Herzlich willkommen zur 9. Ausgabe von tuxcast.de News. Heute ist der 27. September 2014. Ihr könnt mit uns live während der Show in Kontakt treten über IRC, und zwar auf dem Freenode Surfer unter dem Channel tuxcast.de. Da könnt ihr mit uns schreiben, da könnt ihr Feedback und Live-Interaktion während der Show mit uns machen. Außer ihr schaut das natürlich nicht live, dann kann ich euch leider nicht helfen. Tore, irgendwas war mit der Webseite. Irgendwas wolltest du mir sagen mit der Webseite. Vielleicht sagst du es auch den Zuschauern. Ja, und zwar, dass ein bestehendes Drama noch da herrscht. Wir haben ein Problem gelöst, dass man über HTTPS jetzt wenigstens live den Stream gucken kann. Twitch unterstützt keinen HTTPS-Stream. Das heißt, ja, alle, die es über HTTPS versucht haben, haben es nicht, haben einfach das Fenster nicht gesehen. Jetzt haben wir also einen Fremdanbieter da genommen, der das Ganze einbindet. Jedoch scheint der keinen Bock auf Fullscreen zu haben. Das heißt, Vollbild scheint nicht zu funktionieren darüber. Wenn man aber draufklickt auf das Fenster einfach, kommt man zu Twitch, dann könnte da Vollbild machen. Aber ist wiederum nicht HTTPS. Außerdem habe ich beim Versuch, die Webseite jetzt alles mit HTTPS aufrufbar zu machen, habe ich auch nochmal die letzten Videos zerschossen. Also ich habe da noch ein bisschen Arbeit auf mich. Vor mir und kann noch ein bisschen dauern, weil ich halt jetzt nächste Woche Klausuren habe. Wollen auch ein bisschen Beachtung haben. Ganz ein bisschen. Bisschen aber nur. Ja. Okay. Ansonsten glaube ich, gibt es da so nichts zu sagen. Wir sind immer noch so ein bisschen in der Umstellungsphase auf das Ganze, damit das auch ordentlich läuft. Ich würde aber sagen, wir könnten gleich anfangen mit der ersten News, damit das heute ein bisschen zackiger geht. Ja. Okay. Und zwar LibreOffice 4.3.2 ist released. Und zwar hat es 80 Fehler behoben im Ganzen. Hat eine verbesserte Stabilität. Und Verbesserungen mit den Fehlern sollen beim Lesen und Schreiben von Microsoft Office Dokumenten wie DocX, XLSX und PPTX Dokumenten sein. Das heißt, ja, gibt es ja manchmal diverse Probleme und wurde auch ein bisschen wieder Hand angelegt. LibreOffice 4.3.2 ist in 100 Sprachen verfügbar über die LibreOffice Webseite. Das ist ein Runterladen. Auch schon zu LibreOffice. Kommen wir zu einer ganz, ganz traurigen Stunde, und zwar die Bash-Lücke. Oh ja, das ist gar nicht schön für uns, denn es gibt ein ganz schön großes Sicherheitsproblem in Bash, und ich glaube, dass es die meisten mitbekommen haben sollen. Also ich glaube, das hat man mitbekommen, das war so die ganze Woche, gerade im Linux-Bereich oder auch auf anderen News-Seiten hat man das überall gelesen. Also das war wirklich eines der Top-Themen und das nicht ohne Grund. Laut Golem ist es, Zitat, nach Ansicht vieler Fachleute ebenso dramatisch einzuschätzen wie der inzwischen berühmte Hearthbleed-Bug. Also da, wo das ganz große Problem mit SSL war. Und ich würde vielleicht teilweise sogar sagen, dass es noch ein bisschen schlimmer ist. Das ist natürlich überhaupt nicht toll. Wie man das mal ganz kurz erklären kann, was da eigentlich das Problem ist. Also jeder, so ziemlich jeder hat ja irgendwie Bash irgendwo auf seinem Gerät, ob das jetzt ein Router ist oder auf dem PC. Und wenn man Bash ausführt, kann man mit Bash, also das ist ja im Prinzip, wenn man das Terminal öffnet, dann ist normalerweise das der Standard-Eingabe-Prompt, wo man dann irgendwie Befehle eingeben kann oder Skripte schreiben kann. Und das läuft ja auch ziemlich, ja, auf Servern, auf PCs, auf Routern, also ist ziemlich oft vertreten. Und da gibt es ein Problem, was er interpretiert und was er nicht interpretiert, beziehungsweise welche Kommandos er bearbeitet. Diesen Fehler, von dem, was ich hier gerade rede, den gibt es auch schon in einer 20 Jahre alten Bash-Version, ist also eigentlich nichts Neues, beziehungsweise man hat ihn halt einfach vor 20 Jahren noch nicht gekannt, also er war noch nicht gefunden oder er hatte damals eben schon existiert, und hätte man gewusst, dass er existiert, hätte man ihn damals schon ausnutzen können. Wie schon gesagt, steckt er natürlich in Routern, in Servern und so weiter, ist überall Bash drin. Also es ist auch unter Mac OS X zum Beispiel der Standard-Shell. Also es ist wirklich auf vielen Geräten vertreten. Es wird halt auch vieles in Bash geskriptet, also zum Beispiel gerade was bei Webservern im Hintergrund läuft, wird mit Bash geskriptet, ganz einfach, weil es einfach ist. Also ich habe zum Beispiel, wie auch schon des Öfteren erwähnt, einen Ablauf von Upload und von Konvertierung in Bash geskriptet, weil es einfach ziemlich schnell geht. Daran wäre meiner Meinung nach auch nichts auszusetzen. Das macht natürlich, was es soll, und das passt ja auch. Laut Golem stellen CGI-Skripte auf Webservern das größte Problem dar, wie ich gerade schon erwähnt habe. Es gibt aber auch Probleme, wo es zum Beispiel bei Git und bei CVS-Servern, da wo man sich teilweise mit SSH einloggt und wo man dann bestimmte Befehle ausführen kann, da könnte es auch Probleme geben oder gibt es Probleme. Es gibt auch noch weitere Szenarien, die könnt ihr, wenn ihr wollt, auf Golem durchlesen. Da gibt es auch noch ein bisschen weiter verlinkt. Da will ich jetzt aber nicht genauer drauf eingehen. Wer die Z-Shell oder auch irgendeine andere Shell verwendet, ist von dem Fehler nicht betroffen. Aber, jetzt kommt natürlich das große Aber, wenn ihr jetzt Bash installiert habt und die Z-Shell verwendet, könnte man natürlich auch von der Z-Shell einen Befehl eingeben, der wo dann die Bash aufruft und dann da jeweils also den Fehler darstellt und die Sicherheitslücke ausnutzt. Es gibt noch etwas, wo man sagen könnte, naja, das ist noch irgendwo, kann man sich darüber noch freuen, dass zum Beispiel den Embedded-Geräte, dass die wahrscheinlich nicht so betroffen sind, weil in einer Embedded-Geräte braucht einfach eine Bash zu viele Ressourcen. Das heißt, da wird normalerweise, keine Ahnung, eine Standard-Unix-Shell oder irgendwas verwendet, was auch immer. Aber eine Bash ist dafür einfach zu heftig und macht wahrscheinlich auch nicht allzu viel Sinn. Es gibt mittlerweile einen Patch, der wurde eingeführt. Der hat aber anscheinend den Bug nicht gefixt. Die Lücke wurde mittlerweile auch schon ausgenutzt. Auch hier gibt es auf der Seite von Golem das nochmal genauer nachzulesen, wenn ihr das interessiert. Also ich sage das einfach dazu, weil ich es jetzt nicht genauer darauf eingehen will. Ich möchte euch hier noch zwei Befehle zeigen. Mit dem ersten Befehl, der wo markiert ist, wenn ihr den eintippt und ihr bekommt als Rückgabe gehackt, dann habt ihr das Problem. Also habt ihr eine Bash-Version, die wo noch keinen Patch habt. Habt ihr aber die zweite, also wenn ihr den zweiten dann eingibt, also wenn ihr jetzt beim ersten keine Rückmeldung bekommt, also nicht dieses gehackt ausgegeben wird, und ihr gebt den zweiten ein und da kommt dann gehackt, dann habt ihr zwar den Patch, aber der unfertige Patch, beziehungsweise der fehlerhafte, der wo einfach diese Lücke nicht wirklich gefixt hat. Es gibt auch Tools, mit denen man Webservern überprüfen kann, ob da jeweils dieser Fehler vorhanden ist. Natürlich ist das nicht so einfach zu machen, weil erstens mal, es ist halt wirklich nicht so, dass man jetzt genau weiß, wo könnte man die Lücke ansetzen, und es ist halt einfach sehr variabel und es ist nicht überall gleich, wie man die Lücke ausnutzen kann. Deswegen machen solche Tools nicht allzu viel Sinn, und natürlich, wer das auf anderen Servern macht, wo er nicht die Berechtigung hat, beziehungsweise auf, ja eben, also wenn ihr das nicht auf euren eigenen Server macht oder irgendwie die Berechtigung dazu habt, dass ihr das machen dürft, dann macht ihr euch natürlich damit auch strafbar, weil ihr natürlich eine Sicherheitslücke ausnutzt. Mittlerweile sind auch noch zwei weitere Sicherheitslücken in Bash gefunden worden. Man weiß aber noch nicht, wie schädlich die sind. Also da wird noch, es kann sein, dass da überhaupt keine Probleme gibt. Ja, das finde ich heftig. Was meinst du dazu, Tore? Glaubst du, dass es, würdest du sagen, es ist schlimmer wie das Herzbluten, oder Also, ja, was glaubst du? jeder benutzt natürlich die Bash. Das ist natürlich ziemlich Also, sie drastisch. ist so gut wie überall vertreten. Also auf Ja. Servern, es gibt einen Haufen Router im Hintergrund von, es ist einfach überall vertreten, und da glaube ich, sie ist auch wirklich das größte Problem. Bei OpenSSL hatte man noch so, es ist natürlich auch sehr oft irgendwo vertreten. Es ist aber jetzt nicht so, dass man sagen würde, ja, was will ich auf meinem lokalen PC mit OpenSSL, außer dass ich jetzt irgendwie einzelne Dienste nutze, die wohl per Webinterface konfiguriert werden oder irgend sowas. Also ich werde auf meinen lokalen PC nicht dafür, dass jemand von außerhalb darauf zugreifen kann, einen Webserver aufsetzen. Also normalerweise, natürlich gibt es auch Einsatzgebiete, wo das Sinn macht, aber. Und wenn, dann kann man es ja auch so machen, dass man jetzt nur vom internen Netzwerk darauf zugreifen kann oder sowas. Also, das ist schon heftig. Ziemlich Ja. heftig. Ich habe jetzt mal gerade nachgeguckt. Der erste Befehl hat bei mir nichts ausgegeben. Der zweite, da wollte irgendwie nicht, also der Schon irgendwas, dass das mit dem Kompilieren falsch war oder so. Irgendwas ist da falsch beim Befehl. Vielleicht hast du den, ich weiß nicht, ob ich in der, im Skript direkt richtig reingeschrieben habe. Ich wollte ja nur, dass ich das sagen kann. Ich habe es ja nur im Ja, Video genau. gezeigt. Vielleicht probierst du das mal im Video. Ja, ich würde empfehlen, probiert das mal aus. Und was natürlich wichtig ist, wenn ihr einen Server habt, wenn ihr einen Router habt, wenn ihr einen PC habt, der wo. Natürlich habt ihr einen PC, sonst würdet ihr das nicht anhören. Schaut, dass das Ganze aktuell ist. Das ist wichtig. Das würde ich mir auch wünschen, dass ihr das schön aktuell alles haltet. Also ich habe vor gestern hatte ich ein Bash-Update und ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber updatet eure Systeme und haltet sie immer aktuell. Dann dürfte da bald nichts mehr funktionieren. Nicht funktionieren. dürfte das bald wieder alles sicher sein. Wo ich halt auch noch das Problem sehe, ist, was ist mit den ganzen Webservern, die wo jetzt eben nicht geupdatet werden? Also wir werden jetzt bestimmt wieder, also zum Beispiel auch von Opus, von dem, vom Herzbluten war es ja im Prinzip auch so, dass jetzt, nachdem dass das so ziemlich, also nachdem dass es das klar war, dass da immer noch ein Haufen Systeme draußen sind, die wo eben nicht geupdatet haben, weil das natürlich auch irgendwo verständlich ist, wenn du, keine Ahnung, 1000 Systeme zu managen hast und dann musst du die alle updaten, das geht halt nicht so einfach. Das rechtfertigt aber trotzdem nicht, dass man eben dieses nicht schaut, dass dieser Fehler draus ist. Da muss man aber halt mal Überstunden arbeiten. Aber wer will das Ja. schon? Von dem her kommen wir zur nächsten News. Ich will das mal so stehen lassen. Genau, und zwar zu Ubuntu 14.10. Es ist jetzt die finale Beta-Version erschienen. Über die normale Unity-Version ist weiterhin nicht so viel bekannt. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich da drin enthalten ist. Stand, glaube ich, gar nicht mal im Artikel drin. Auf jeden Fall benutzt die finale Beta den Kernel 3.16. Es wurden Softwareaktualisierungen durchgeführt, wie zum Beispiel auch bei OrcCD. Das ist ein Fork von Chromium. Ich weiß nicht, warum der genau aufgelistet war, aber gut. Das KDE-Framework ist auf 4.14 geupdatet worden. Für alle Kubuntu-Benutzer und für alle Ubuntu-GNOME-Nutzer ist jetzt GNOME 3.12 mit Weather und Maps vorhanden. Unterm Strich ist das trotzdem noch nicht wirklich viel Neues, muss man dazu sagen. Also für eine Zwischenversion, die keine LTS-Version ist, ist das verdammt wenig, was diesmal Ubuntu da liefert. Das Lustige ist ja das, ich glaube, dass wir beim letzten Update irgendwas gesagt haben, dass, ich weiß nicht, ob es in, ich glaube, dass es mal in der Show war. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Auf alle Fälle hatten wir mal gesagt, bei der 14.04, da ist nicht wirklich so doll, richtig doll viel passiert, aber ist ja ganz okay, weil ist ja eine LTS und die muss sicher sein, also die muss stabil sein und wenn da nicht viel neues Zeugs dazu kommt, das ist nicht so wichtig. Aber wenn man da, dann das hier so anschaut, Ja, da sieht man schon mehr Bewegungen bei umSuSE. Und das ist die erste Beta, so gesagt. Da kommt ja noch mehr dazu. Ja, also Naja, gut. wir hatten vorher ein bisschen drüber geredet. Wir sind auf alle Fälle besonders, glaube ich, beide auf OpenSUSE gespannt, was die da so treiben. Ja, vor Kommen allen wir auch Dingen noch zu einer News, Rollins. aber grundsätzlich, ich glaube, dass OpenSUSE da aktuell viel reißen könnte, weil Ubuntu, na, man Ja. kann es natürlich benutzen, das will ich hier gar nicht irgendwie abstreiten oder sowas, oder auch irgendwie mit anderen Desktops und so weiter, aber es passiert ziemlich wenig, zumindest ist das mein. Also ich bin kein Ubuntu-Nutzer, deswegen kann ich das vielleicht auch nicht so allzu gut beurteilen, weil ich nicht jedes neue Update mitbekomme, aber ich glaube, dass da in letzter Zeit nicht allzu viel passiert, weil ich glaube, die machen nicht nur im Phone-Bereich, sondern auch, glaube ich, im Server-Bereich zurzeit recht viel. Aber Ja. gut, lassen wir mal das so stehen. Genau, und dann kommen wir zu RSA-Signaturen. Genau, schon wieder eine Sicherheitslücke. Ich bringe euch wirklich nur noch schlechte Geschichten. Dafür muss ich herhalten. In der NSS-Bibliothek, also in der hatten wir in der letzten Show auch schon geredet, also wo es mit Netflix und so weiter war, ist eine Sicherheitslücke entdeckt worden. Chrome und Firefox sind betroffen und haben mittlerweile angeblich schon den Fehler behoben. Es gibt bzw. gab eine Sicherheitslücke bei der Verifikation von RSA-Signaturen. Die Details sind noch geheim. Es gibt aber laut, also es geht laut Mozilla um eine Variante des sogenannten Bleichenbacher Attacke. Oder ja, Und die ist bereits 2006 entdeckt worden, also eine Variante davon. Ich habe noch nie was davon gehört, deswegen kann ich euch da nicht wirklich viel zu sagen. Laut Golem betrifft die Bleichenbacher Attacke, Zitat, nur RSA-Schlüssel, die für den sogenannten Exponenten eine sehr kleine Zahl wie 3 oder 4 nutzen. Ein öffentlicher RSA-Schlüssel besteht aus zwei Zahlen, dem sehr großen Modulus und dem Exponenten. Früher wurden für den Exponenten aus Performancegründen oft kleine Zahlen genutzt. Drei war eine gängige Wahl, doch inzwischen wird fast überall der Wert 65.537 genutzt. Vermutlich sind solche RSA-Schlüssel nicht betroffen. Zitat Ende. Was kann man dagegen tun? Also damit das wieder alles passt, so wie es soll. Auch hier ist, wie vorher schon erwähnt, updatet eure Maschinen. Sorgt dafür, dass ihr eine aktuelle Version habt, dann dürfte da nichts fehlen. So ganz schlimm anscheinend ist das Ganze auch nicht, weil es relativ selten vorkommt, dass jemand noch so einen, ich sage jetzt mal, veralteten Schlüssel verwendet. Aber es gibt noch in Chrome und Firefox 6 Zertifizierungsstellen, die eben solche Schlüssel nutzen. Ist wieder natürlich nicht so toll. Gut, kommen wir zur nächsten News. Genau, und zwar um eine Aktion für freie Software zum selbstständigen Lernen. Und zwar hat sich da die XPRIZE Foundation über die zu wenig Bildung in der dritten Welt, also Afrika, beschwert. Und zwar ist es da so nach der UNESCO, also nach Schätzung der UNESCO, ist es halt so, dass 250 Millionen Kinder ohne Möglichkeit für Bildung gerade da ausharren und irgendwie da klarkommen müssen. Und das ist gekoppelt mit den, einmal mit dem Mangel von Schulen und einmal mit dem Mangel von Lehrern. Und nach der UNESCO soll das nicht in den kommenden Jahren besser werden, sondern viel, viel schlimmer, weil der Wachstum in Afrika, die Bevölkerung wächst in Afrika und qualifizierte Lehrer zu finden und die Möglichkeit, Schulen zu bauen, wird immer geringer. Und deswegen wollen die also die XPRIZE Foundation möchte, dass eine Software entwickelt wird, die Lehrer ablöst. Und zwar ist das so gesagt ein Preisgeld von insgesamt 15 Millionen US-Dollar. Das wird dann nochmal gesplittet mit den dritten und zweiten und ersten Platz. Und zwar werden die besten Programme aber erst 2017 bekannt gegeben. Ich glaube, bis dahin darf man das auch Ganze noch entwickeln. Registrierung ist bis Mitte März 2015. Und man kann jetzt natürlich schon loslegen, aber halt bis 2017 hat man noch so Zeit dafür. Ja, und 2019 soll dann auch nochmal was sein. Es ist auf jeden Fall ziemlich umfangreich, dieses ganze Projekt. Ich möchte jetzt nicht zu genau darauf eingehen. Aber Also, was hältst du denn von der Idee? Ja, was wolltest du sagen? ja, also ich glaube, du wolltest mich fragen, was ich von der Idee halte, dass man Lehrer ablöst, Ja, oder? genau, was du davon hältst, so an diese Angehensweise. Die Frage ist, welche Lehre man also welche man ersetzen will. Es gibt natürlich Ja, Lehrer, die. es geht natürlich darum, die keine Bildung haben. Also im Prinzip, dass Also ich die so, damit Bildung. ich das richtig verstehe, man sucht dafür, dass man Leute dazu bringt, eben Software zu schreiben, die wo dann auf einem PC läuft. Und diese Software soll möglichst frei sein, oder? Ja. Also Ja, die steht das nur wird auf dem im Titel, Linux-PC aber laufen ja. und die Leute sollen dann durch das, was da auf dem PC läuft, sollen die mit Interaktion wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, also ich glaube nicht, Das dass das. Rechnen und das Schreiben lernen. Das ist natürlich so die Frage. Du musst, wie will man das genau anstellen? Also wenn man dann das nur mit einem PC umsetzen will, also sprich mit Tastatur, Maus und Mikrofon, vielleicht noch eine Kamera oder sowas, das glaube ich wird schwierig. Also wenn ich Das sehe, was Google versucht mit zum Beispiel Spracheingabe oder sowas, da sind die schon ziemlich weit, aber da reichen keine 15 Millionen US-Dollar, glaube ich, damit man sowas nachbaut. Nee, das Spracherkennung möchte man sowieso, glaube ich, gar nicht Ja, aber wie willst du das nachrechnen. Lesen denen beibringen oder das Das Schreiben? Lesen, das Schreiben und Rechnen ist ja ziemlich simpel. Du gibst denen so gesagt. Es gibt ja auch Programme, wo du das schnell schreiben lernst mit 10 Fingern. Ja, So, das. Ja, das geht. Also das verstehe ich, Ja, aber du, ich ja verstehe klar, nicht, wie denn da man. erscheint da ein Wort, das siehst du vielleicht für 3 Sekunden und dann ach, weg und dann musst du es schreiben können. Muss ich mal, So, vielleicht kann man so. sich das aus, vielleicht auch Ich, man so. kann sich's, ich weiß nicht wie, also man, das ist halt die Belohnung dafür. Es ist halt natürlich, die geben das Geld dafür, damit sich einer den Kopf macht, wie man das umsetzen kann. Und wer es am besten umsetzt, der kriegt dann halt am Ende das Geld. Ob das denn nachher der Lehrerersatz ist, den sie sich da so gedacht haben, weiß man nicht. Also ein Lehrerersatz würde ich ja mal sagen, ein Lehrerersatz ist er nicht im Prinzip nur, dass der, zumindest sollte es nicht so sein, dass Nein, ein einen Lehrer. normalen Lehrer kannst du sowieso nicht damit ersetzen, aber du musst dich in die Lage Ja, von aber Afrika also wenn die Software extrem. reinsetzen und in Afrika ist es einfach so, dass die meisten gar keine Bildung haben. Null. Und damit soll ja Abhilfe geschaffen werden, dass sie so gesagt eine Grundbasis haben, dass sie rechnen und schreiben können. Ja, aber wenn du einen Lehrer wirklich ersetzen, also ich stelle mir das gerade so vor, wenn ich einen Lehrer ersetzen möchte, dann muss ich ja im Prinzip auch, muss das Programm, was am Ende geschrieben wird, ja auch mit Interaktion zum Beispiel umgehen. Also ein Lehrer sollte im allerbesten Fall, was meistens aber dann doch der Fall ist, nicht einfach nur hingehen, irgendwas vorsetzen und dann sagen, mach mal. Also ein Lehrer sollte eventuell auch auf die Fehler drauf eingehen, eventuell auch reden können. Bestes Beispiel Duden. Die Textüberprüfung geht auf die Fehler ein, Ja. die sie erkennt. Ja. Ist doch möglich. Also ich weiß nicht, wo das Problem. Du kannst keinen normalen Lehrer damit ersetzen, wie du den jetzt kennst. Also mit, ich glaube, Das ist mit klar. guter Software könnte man das. Ja, mit guter Software, aber damit Aber das kriegst da du nicht. reichen keine 15 Millionen US-Dollar, glaube ich. Vor allem, das kriegen die ja nicht. Das kriegen die als Preisgeld, Ja, wenn die dann die also Software müssen die im, geschrieben haben. also können die im Prinzip nicht sagen, wir haben jetzt 15 Millionen US-Dollar, jetzt zahlen wir keine Ahnung, 50 Entwickler und dann schreiben wir das in einem Jahr und das sind die Pläne. Nee. Das würde nicht gehen. Nee. Es ist ein Wettbewerb. So wie ich es verstanden habe, ist es ein Ja, Wettbewerb. weil es gibt ja einen ersten, zweiten und einen dritten Platz. Ja. Also ich finde es da irgendwie, ich glaube, es wäre besser, obwohl, das ist natürlich die Frage, wie kriegst du besser eine Software, wenn du einen Wettbewerb anstellst oder wenn du sagst, ich zahle jetzt da ein paar Entwickler und sag, das sind die Ziele und jetzt macht mal, ihr könnt das. Ich werde sagen, Wettbewerb und dann die nochmal unterstützen, die das Beste draus machen. Also du sagst im Und sagen. Prinzip, du lässt jetzt die entwickeln und die, wo dann so das beste Endprodukt da haben, da stecke ich dann nochmal 30 Millionen US-Dollar rein und dann hat sich die Sache. Dann habe ich da geile Software, die wo ich da gut einsetzen kann. So würde ich es machen, aber ob die es letztendlich machen, wissen wir nicht. Wir sind nicht in deren Köpfen. Ja, Und klar. ich glaube, da kann man auch nicht so wirklich weit spekulieren, weil das ist in den Köpfen von X-Prize Foundation. Und ja, also, Phil, wo da bin ich mal wir gespannt, ob da diskutieren noch hier was kommt. schon, Ich würde nämlich da auch gerne mal die Software dann ausprobieren. wir diskutieren hier schon weit über den Rahmen rüber, glaube ich. Über die Ja. Möglichkeiten, über was wir gerade wissen. Okay. Willst du noch was sagen dazu? Nee, ich würde lieben, also was ich vielleicht, wenn da mal Software da ist, vielleicht, dass also da nochmal in den News kommt, dann würde ich nämlich die Software lieben gerne mal anschauen und überlegen, wie gut das vielleicht einen Lehrer ersetzen kann. Ja, das würde ich mir auch gerne mal angucken, klar. Vielleicht nicht in den Es. News, aber mal schauen. Vielleicht machen wir ein extra Video dazu. Wenn das Ja, natürlich genau. kommt, muss man natürlich schauen. Vielleicht Ja, hat er das, gar keinen wir haben Bock noch drauf. Zeit bis 2007, 2017, Ja, also bis gut. das kommt. Da müssen wir noch lange existieren. Ja. Okay. Gut. Kommen wir zu. Ja, kommen wir Kommen wir zum. zu. Okay, mach du. Okay, gut. Kommen wir zu. Zum Programmieren. Zum Programmieren. Sigmar Gabriel. Den dürfte hoffentlich jeder ein Begriff sein, ist von der SPD und so. Ich hoffe, den kennt man, oder? Ich glaube schon, dass man den kennt. Upsala. Sollte man kennen. Der fordert, also das ist nicht irgendwie so ein kleiner Abgeordneter, das ist wirklich jemanden, den wo man kennt. Sigmar Gabriel fordert das Programmieren auf Schulen als, Zitat, zweite Fremdsprache. Also der will, dass man in Schulen Programmieren jetzt sagt so, neben Englisch und neben Französisch macht ihr jetzt noch Französisch. C, C++, Python, Java, JavaScript, irgend sowas. Und er meint, dass Programmiersprachen zu den Sprachen des 21. Jahrhunderts gehören. Er ist auch der Meinung, dass man junge Leute einfach in der Schule dafür begeistern sollte. Also, dass man eben, und man könnte sie eben dafür begeistern, indem dass man das als Fremdsprache anbietet. Laut einer Studie der Informatik-Fachgesellschaft Association for Computing Machinery, kurz ACM, ist die Informatikausbildung in den Schulen der EU so schlecht, dass sie den Bürgern und der Wirtschaft schadet. Also es ist nicht irgendwie neutral oder es hilft nicht ein bisschen, es schadet. Das steht so in diesem Artikel. Anfang den 1970ern und 1980ern wurde eigentlich so dafür gesorgt, dass man Informatik in Schulen einführt, weil man anscheinend gemerkt hat, dass das vielleicht irgendwann mal so ein kleines Ding werden könnte. Mittlerweile ist es aber so, dass gesagt wird, entweder es wird nicht mehr allzu viel gemacht oder es wird mittlerweile teilweise sogar zurückgeschraubt. Also man baut wieder ein bisschen ab. Und ich finde, dieser Artikel hat einen Haufen Diskussionspotenzial, nämlich, was ich als erstes mal anfangen möchte, würdest du eine Programmiersprache als eine Fremdsprache, wie zum Beispiel Englisch, ansehen? Nö. Also im gewissen Sinne ist es eine Sprache, aber es ist keine. Es ist die Frage, was deklariert man als Fremdsprache? Ich sehe es nicht als Fremdsprache an. Ich sehe Was, es als also. Programmiersprache an, nicht als Fremdsprache. Weil also eine Fremdsprache ist für mich, was man sprechen kann. Eine Sprache so. Eine Programmiersprache, die sprichst du nicht mit irgendjemand anderen. Die schreibst du auf und dann passiert da ein Code. Also dann läuft dein Code ab und dann passiert was. So. Das ist Das ist bei. genauso, als würde ich sagen, Mathematik. Das ist Okay, das Fremdsprache. passt vielleicht nicht ganz. Ich würde, das wäre auch, das ist im Prinzip, also es trifft eher Mathematik, als dass man sagen würde, es trifft irgendwie eine Sprache. Ganz einfach aus dem Grund, es gibt einen Standard für das Ganze. Es ist nicht so, dass da irgendwer mal zu labern angefangen hat und dann hat der andere auch wie das Labern angefangen und dann haben sie dich irgendwie geeinigt und dann ist das weiterentwickelt worden, immer komplexer geworden, dann spaltet sich das ab, der eine übernimmt das, dann entsteht da eine Art Grammatik oder sowas. Das ist in der Programmiersprache nicht der Fall. Ganz einfach deswegen, weil da Leute da sitzen, sich überlegen, hey, wie könnten wir jetzt das nennen, dass man einen Text ausdruckt? Ja, nennen wir es Print. Und weil wir aus der USA kommen, nennen wir das Englisch. Aber die Deutschen machten das genauso. Also es wird das eingeführt, damit das schön einheitlich ist. Das ist in meinen Augen ein komplett, es ist ein riesiger Unterschied. Es gibt zwar auch Dialekte in Programmiersprachen. Zumindest es gab es früher noch extremer, gibt es aktuell auch noch. Also es gibt dann verschiedene C-Standards und manche Compiler halten sich wieder nicht dran oder sowas. Das ist auch der Fall. Aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie das entstanden ist und dann hat sich das mal jemand aufgeschrieben. Also es ist nicht so gewesen, dass man jetzt sagt, ich überlege mir das und dann hat sich das abgewandelt, sondern es war wirklich so, da hat sich was entwickelt und dann hat es irgendwer mal aufgeschrieben und hat gesagt, so, das ist anscheinend immer so und dann gibt es auch, deswegen gibt es auch immer wieder irgendwo Ausnahmen in der deutschen Sprache oder in der englischen Sprache. Ja, das sehe ich genauso. Ist in meinen Augen keine Fremdsprache. Also, Sehe ich genauso. okay. Gut, haben wir das durch? Dann eine andere Frage noch zu dieser Diskussion. Also ich habe noch eine und noch ein bisschen was zu erzählen. Bist du der Meinung, dass man in einer Schule programmieren sollte? Also würdest du sagen, dass in einer Schule irgendwelche Sachen wie, keine Ahnung, Python, Java, Ja, C? Programmiersprache. Belassen wir es Ja, dabei. okay. Ich hatte Informatik, oder besser gesagt, es war Unterricht, der sich Informatik geschimpft hat. Es war, benutzen wir CorelDRAW, benutzen wir Office. Yay, das kann ich zu Hause selber. Also hätte ich den Informatikunterricht gehabt, wo ich was zu programmieren gelernt hätte. Nicht nur mit jetzt den Lego-Robotern da, das war nämlich das höchste der Gefühle, was mit Programmieren irgendwas zu tun hatte. Ja, die haben wir auch, oder da gab es extra einen, so einen Kurs, so eine Art Kurs, oder so für nachmittags, wo man das machen hätte können. Genau, das gibt es nämlich auch als Kurs, als AG. Ich weiß nicht, da hätte man schon im Informatikunterricht, wo man ja auch Klausuren drüber schreibt, schon ein bisschen was Spezielleres nehmen können. Wir hatten auch RSA-Schlüssel, das hatten wir, also die RSA-Verschlüsselung. Und Kryptologie, aber Programmiersprache hatten wir nie. Also ich fände es toll. Es gibt aber auch wiederum andere, die es total scheiße finden. Also Ich das würde ist es immer. ein Betrachtungswinkel, Ich würde der für mich sagen, wenn ich entscheiden könnte, ob ich in der Schule programmieren wollen möchte, dann hätte ich das geliebt. Ganz ehrlich. Irgendwie was mit Python zu programmieren oder irgend sowas, das werde ich so richtig toll finden. Ich bin aber nicht der Meinung, dass das in eine Schule gehört. Da finde ich zum Beispiel Mathematik um einiges irgendwie wichtiger, dass mir das zu machen. Oder irgendwas, also in der Schule ist ja nicht die Aufgabe, also wir reden jetzt hier nicht von Studium oder sowas. In dem Fall geht es ja auch Nee, von der drum. Schule. Ja, von der Schule, also Ja. von der, keine Ahnung, entweder Grundschule oder dann Realschule, Nee, nicht Hauptschule oder Grundschule. Gymnasium. Ja, Realschule Ja, trifft's. irgend sowas in die Richtung. Ja, von ab Realschule, glaube ich, trifft's besser. Ab Realschule vor Abi oder Studium oder irgend sowas oder Ausbildung. Da dazwischen. Ich finde nicht, dass das dahin gehört. Ich glaube nämlich, dass das irgendwie zu komplex ist. Ich finde es okay, dass man, also man müssen einfach natürlich irgendwo schauen, damit dass irgendwie mit Technik umgehen können. Und zwar gerade solche Sachen wie Nacktfotos und sowas, also die Rechte, irgendwo sowas. Also dass ich nicht, dass es nicht wirklich sind viel, also dass es nicht wirklich viel Schutz ist, dass wenn ich ein Foto, dass das in, keine Ahnung, 5 Minuten dann gelöscht wird. Also da glaube ich, gibt es da irgendwie so die Funktion, dass das eben nicht sicher ist, weil der kann ja einen Screenshot machen. Lauter solche Dinge sollten da, meiner Meinung nach, sind da viel wichtiger als Programmieren. Ja, dann würde ich es aber nicht vom. Ah, Weil wohl. Also. warum, warum, also wir reden jetzt hier vom Programmieren, wir reden jetzt hier nicht von Informatik. Ich kann, Ja. also was wir in Informatik gemacht haben, das war lächerlich mehr. Es hat sich Informatik oder IT hat sich's Ja. genannt, offiziell. Wir haben den ganzen, also wir haben zu 80%, würde ich sagen, solche Dinge mit CAD, also mit Zeichenbrett, noch so ganz oldschool-mäßig und dann mal am PC, was um einiges einfacher war, aber am Zeichenbrett haben wir es auch machen müssen, eben zu zeichnen. Und das hat meiner Meinung nach mit, nur weil das Programm, wo man dann teilweise benutzt, am Computer benutzt werden muss, nennt sich das Informatik, das Ganze. CAD hat mit Informatik oder mit IT nur in dem Sinne was zu tun, dass ich das dann am Computer mache. Das wäre genauso, als würde ich jetzt in IT Mathematik reinwerfen, weil ich mit GeoGebra da irgendwie ein Modell gezeichnet habe. Oder? Es liegt immer daran, wie die Schulen die Notwendigkeit sehen. Es ist ja auch immer so, dass im Informatikunterricht auch mal Mädchen reingeschmissen werden. Das ist halt jetzt nicht so wie ein Kurs, wo man programmieren lernen will. Da ist es verständlich, dass auch sowas beigebracht wird, aber ich finde, man könnte auch was dazu schmeißen, also programmieren. Aber man kann jetzt lange darüber diskutieren, ob der Informatikunterricht jetzt notwendig ist oder nicht, weil wir sehen ihn wahrscheinlich nicht als notwendig, aber manche andere sehen das als doch nett, wenn sie erklärt bekommen, oh, wie funktioniert das denn und oh, so kann ich das Programm benutzen. Du hattest noch was? Was anderes? Ja, ich überlege gerade noch. Die Erfahrungen zu der Informatikausbildung hätte ich eventuell noch erwähnt, aber ich weiß bloß nicht, ob das noch zu lange dauert, weil ich gerade am Also, Anfang bin und. ja, ich glaube, Weil ja, diesen es wurde ja brauchst du gesagt, nicht. dass es da ziemlich nicht so toll ist aktuell und da hätte ich eventuell noch Beispiele, aber ich glaube, dass das nicht so interessant ist. Zum Beispiel Bovakill, das können wir kurz einbringen, der lernt Programmieren in der Schule, aber das hat er auch extra gewählt. Und Fremdsprache ist dann wiederum, das hast du erstmal und dann kannst du später abwählen. Also so war es bei mir. Ich habe Französisch abgewählt. Aber ich musste erstmal Französisch haben. So, und das ist dann für manche Mädchen, also ich finde den Zwang nicht so schön. Vor allem, weil auch Mädchen zum Beispiel das nicht unbedingt lernen wollen. Und die kacken dann in den Lehrern, so, in diesen Fächern, dann total ab. Weil sie da überhaupt keinen Bock drauf haben. Ich würde das jetzt mal nicht so konkretisieren, aber grundsätzlich gibt es natürlich Leute, wo keinen Bock abpuckt. Grundsätzlich schon. Also ich würde sagen, wenn man auf was nicht Lust hat, dann tut man sich damit schon schwerer. Ja, das auf alle Fälle. Aber du hast ja gerade Also es gesagt, sollte auf dass jeden Fall freiwillig Mädchen sein. in deinem Fall, also ich würde das nicht konkretisieren, dass es Mädchen sind, Ja, wo da es keinen gibt auch Bock drauf hat. Jungs, die keinen Bock darauf haben. Ja. Aber im Generellfall ist es, oder normalerweise ist es eher das Mädchen. Also es gibt auch natürlich viele Jungs, aber prozentual sind es es ja stimmt schon in Mädchen. irgendeiner Hinsicht. In einer Klasse, wo. Es sind ja nicht ohne Grund 0% Mädchen auf YouTube, die uns gucken. So. Es kann ja auch uns liegen. Nee, ich glaube, The Rec Runner hat sogar mehr und naja, gut. Das will ich Okay. jetzt mal so stehen lassen. Kommen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen. Ja, und zwar hat die Gemeinde in Umbrien einen Wechsel auf LibreOffice vorgenommen. Und zwar steigen die jetzt in den öffentlichen Verwaltungen und in Schulen in Umbrien. Das liegt in Italien. Das ist da eine, so ein, weiß nicht. Bei uns würde es Bundesland heißen, Provinz, wie auch immer, wie das da heißt, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Da ist das das Projekt Libro Umbria und das gibt es schon seit Oktober 2012, also schon ein bisschen älter. Der Sinn dahinter ist aber, dass jetzt halt schon mehr als 2000 Rechner die freie Büroanwendung in Betrieb genommen haben. Begleitet wird das Ganze von der Open Source Kompetenz Center in der Region Umbrien. Und neben den Städten Todi, Terni begleiten sich die regionale Verwaltung, die Provinzen Perguni und Terni, lokale Gesundheitsbehörde Perugias und die Schule für öffentliche Verwaltung in Villa Umbria an Libro Umbria. Das heißt, also es folgen schon immer mehrere diesem Projekt. Und das ist, finde ich, ziemlich wichtig, weil LibreOffice, das hast du auch zu Hause, das kannst du dir frei runterladen und sehe ich auch sinnvoller als immer Lizenzen zu kaufen von Microsoft für Office. Also ich kann da gerade auch zur Zeit von der Arbeit sagen, dass das gerade so im Firmenbereich teilweise extrem nervt, aber richtig heftig. Und dass das auch ein Problem ist. Aber man kann nicht einfach teilweise wechseln, das geht halt nicht. Nee. Das stimmt, aber da finde ich solche Projekte echt schön. Und ich kann mir Gut. gut vorstellen, dass wir in ein paar Jahren vielleicht, wo jetzt da mal das vielleicht alles ein bisschen flexibler wird, alles ein bisschen eventuell hoffentlich auch freier wird und auch mehr freie Software und so weiter entsteht, was ich ganz ehrlich auch glaube, weil ich glaube, der Trend geht doch in die Richtung, zum Beispiel, wenn man nur Android anschaut, das ist ja auch freie Software, außer die Ja, Treiber, aber aber gut. die meisten Apps sind trotzdem keine freie Software. Da gebe ich dir recht, ja, das stimmt. Ich nutze zurzeit zwar immer wieder, also einen F-Droid Store, also gibt es einen Haufen tolle Apps und auch auf das Handy von meinen Eltern installiere ich gerade einen Haufen Zeugs da draus, weil es einfach funktioniert und das tut, was es soll. Aber das stimmt dann, ja, die Apps sind größtenteils nicht frei und es sind auch meistens die Treiber nicht frei für die Geräte. Und Das kommt oft auch ist auch dazu. noch irgendwelche proprietäre Launcher oder sowas drauf, dazu gepackt. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht noch sagen. Ich glaube, wie gesagt, bloß, dass wir irgendwann vielleicht wirklich so das sehen werden, dass gerade in Firmen oder sowas, wenn dann auch irgendwann mal das Support und so weiter mehr kommt und die ganzen ERP-Systeme und so weiter immer mehr für den Open-Source-Bereich auch angepasst werden, die wo auch Geld kosten, also das ist sowas wie SAP zum Beispiel, das ist ein ERP-System, wenn das mal dann einfach in den Bereich kommt, das muss auch gezahlt werden, glaube ich, weil das ein Haufen Programmieraufwand ist, der wo einfach ziemlich komplex ist und so weiter. Und natürlich müssen auch Manager und die, wo das einrichten und so, es kostet alles einen Haufen Geld, aber ich glaube, dass man da, wenn man schon nicht die Lizenzen zahlen müsste, da einiges sparen könnte teilweise. Kommen wir zu GNOME 3.14, was jetzt wieder eine neue Version da ist, mit meiner Meinung nach einen Haufen coolen neuer Features. Was gibt es für den User? Eine Wetter-App. Eine Online-Anbindung für Fotos, welcher mit Googles Fotoressourcen, aber auch zum Beispiel mit den eigenen Mediaserver umgehen kann. Die Kartenanwendung, was man hier sehen kann, die bringt jetzt einen Routenplaner mit und GNOME erkennt nun offene Access Points, wo man sich noch extra anmelden muss. Also ich glaube, das kennt man, wenn man irgendwo in einen Hotspot reingeht und dann erscheint da noch im Browser normalerweise so ein Fenster. Das wird automatisch auch erkannt, wo der Link zu diesem Ding ist. Und kennt man zum Beispiel öfters in Internetcafés oder sowas. Und GNOME, wie gesagt, zeigt dann die zugehörige Webseite an. Genau. Die Freigabe von Daten und Bildschirmen wurde optimiert. Events nutzt mehr Fläche zum Anzeigen. Also Events ist ein PDF-Anzeige-Dings. Und Touch wurde optimiert. Es unterstützt jetzt auch Multitouch. Spiele wurden überarbeitet. Und es wurden auch, also die alten Spiele wurden überarbeitet und es ist auch ein neues Spiel hinzugekommen. Der GTK Plus Inspector, so heißt das Ding, das, wo man hier sehen kann, das ist auch hinzugefügt worden. Und das Ding finde ich richtig cool. Auf das freue ich mich. Weil nämlich dann kann ich sagen, wenn ich jetzt ein Programm habe, wo ich jetzt sage, oh, das hat ja eine geile Oberfläche, wie man es ja auch teilweise von Webseiten und so weiter kennt, wo man jetzt auch sagt, gerade als Webentwickler dann teilweise, wo man dann sagt, das Design gefällt mir, dann gibt es doch nichts Einfaches, dass ich einfach da reinschaue und schaue, warum schaut das so aus und mir das eventuell davon eben lerne oder das übernehmen kann teilweise oder vielleicht, dass es da irgendwie ein Plugin ist, also zum Beispiel, dass jetzt da jemand, keine Ahnung, Bootstrap verwendet oder sowas. Und sowas dann auch für grafische Oberflächen zu haben, finde ich richtig cool. Und ich glaube, dass man das gerade zum Lernen und auch zum Debuggen und so weiter sehr gut verwenden kann. Also da freue ich mich richtig drauf. Was auch toll ist, weil wir gerade auch so in diesem Bereich noch ein bisschen drinstecken, es wird dann jetzt auch CSS unterstützt. Das heißt, man kann wahrscheinlich ziemlich einfach irgendwelche Designs erstellen, wie auch man es von HTML gewohnt sind. Auch auf das freue ich mich. Dann wäre es wirklich mal vielleicht ziemlich einfach, so eine GUI zusammen zu kloppen, aber natürlich mit so Glade und, na, wie heißt es, ein Qt Creator, ist das auch nicht so der große Aufwand, so viel wie ich weiß, aber ich bin in der Materie nicht drin, also lasse ich das mal so stehen. Wie auch dieses Mal habe ich natürlich nicht alle Features erwähnt. Es gibt noch ein paar kleinere Dinge, die muss entweder jeder für sich selber entdecken oder das nochmal extra nachlesen. Gut, wie wir auch vorher schon drüber geredet haben, oder willst du noch was zu sagen zu GNOME? Freust dich drauf? Wäre es für dich ein Blick wert? Nee. Also GNOME nutze ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, das sind so ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen, aber die möchte ich jetzt nicht ausführen, weil sonst geht das wieder in so einen richtigen Talk und eine Diskussion geht das dann wieder und das ist vielleicht mal für einen Talk vielleicht was, aber also mir gefällt KDE oder Cinnamon besser, muss ich sagen. Ja, okay, ist natürlich Sogar Mate Geschmackssache. finde ich auch besser. Also, weiß Also nicht. bei mir kommt Laptop auf den GNOME und dabei will ich es jetzt auch stehen lassen. Ja, es gibt halt, wer die mag, und das kann er nachlesen. Wie gesagt, kommen wir zur OpenSUSE, haben wir auch vorher schon erwähnt. Genau, und zwar ist die erste Beta für OpenSUSE 13.2 erschienen. Warum das nicht 14.1 heißt, weiß ich nicht. Es wird anscheinend nicht nach den Jahren benannt, wo das rauskommt. Auf jeden Fall soll es diesen November kommen. Es hat sich als Ziel gesetzt, den Kernel 3.17 dann im OpenSUSE zu haben. Bis jetzt ist noch der 3.16er drin. GNOME ist dann auf der Version 3.14 und KDE ist auf der Version 4.14 und die Plasma Workspaces auch auf 4.14. KDE 5 gibt es leider nur zum Testen. LibreOffice 4.3.12 oder 4.3.1.2 ist, glaube ich, so das Neueste vom Neuesten. Nee, ist es nicht. Eine ältere Version, eine etwas ältere Version ist das. Und Butterfly RFS soll jetzt als Default-File-System benutzt werden. Und da war auch der Spruch dabei von OpenSUSE, dass man doch helfen soll, das dann durchzusetzen, weil das ja so toll sein soll. Ob das so toll ist, also es ist auf jeden Fall eine tolle Entwicklung in meinen Augen. Im Moment oder als ich das letzte Mal ja da mich so ein bisschen mehr über informiert habe, hatte das dann noch so ein bisschen seine Probleme mit Datenverlust. Ich weiß nicht, wie das denn Hast du bis dahin. Butterfly FS gesagt? FS. Das heißt Butterfly doch. F RFS. Ach so, okay, Entschuldigung. gut, ich habe mich Butterfly verhört. Ich habe RFS. gedacht, das Butterfly oder irgend sowas gesagt. Ja, gut. Egal, auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht. Hast du dich nochmal damit weiter beschäftigt mit dem Filesystem? Mit Butter FS, also Butter, das Ja. Butterdateisystem. Ja, ich schaue es immer wieder so an. Aktuell möchte ich es immer noch nicht einsetzen. Also ich würde es zum Beispiel lieben gerne mal auf dem Server installieren. Eben weil wir auch gerade ein Haufen interessante Raid-Funktionen und so weiter dabei sind. Aktuell, wie gesagt, ist mir das noch zu unstabil und das will ich eigentlich nicht unbedingt ausprobieren. Ja Also gut, wahrscheinlich haben die es dann richtig ausgetestet in OpenSUSE im Zusammensein zu OpenSUSE, wenn sie es dann das als glaube ich nicht. Standard nehmen wollen. Das glaube ich noch nicht. Nee? Nee, es ist also noch eine Naja. Beta und ich glaube, dass sie entweder noch warten, bis, also, wir reden ja hier von der Beta, dass wenn das dann fertig ist, dass sie dann sagen, okay, jetzt können wir es benutzen. Oder dass sie es auch wie, keine Ahnung, von, wie man es auch teilweise von Canonical kennen, dass sie dann irgendwie sagen, so, diesmal bringen wir mir raus. Aber nächstes Mal, dass sie da eben da wieder das vielleicht dann noch kurz rauswerfen. Ja, Oder das kann du kannst sein, ja ja. auch wechseln. Also es ist nicht so, dass du jetzt sagen musst, Nein, jetzt, das ist kann halt ich nur nur als BATAFS Standardoption. installieren Das ist nur als oder jetzt kann ich nur Standardoption. ZFS installieren oder sowas. Ja, Du das kannst es ist die auswählen. Standardoption. Das ist die Standardoption. Ach so, Als ja, okay. Default-File-System. Das ist, so gesagt, die Standardauswahl. Da kann man natürlich. Deswegen war ja auch der Kommentar dabei. Komm, lass es uns zu was Tollem bringen. Uns unterstützen, das weiterzubringen. Deswegen, ja. Weiter. Ich glaube, dass es in ein paar Jahren das Standardding ist. Das wird X4 oder irgendwie alle anderen komplett weghauen. Bin ich ziemlich sicher. Sonst wollte ich noch erwähnen, Yast ist jetzt komplett in Ruby oder soll in Ruby sein und geschrieben sein und auch etwas schick aussehen, wurde da angepriesen. Ob das letztendlich so sein wird, sehen wir im November. Was ich ganz cool fand dabei, die haben auch auf ihrem Blog gepostet, dass man eine Pizza-Party machen soll und die Beta gehörig mit seinen Freunden feiern soll und alle Bugs reporten soll. Fand ich ganz nett, die Idee. Kommen wir zu Debian Jesse. Ja, denn was gibt's Neues? Wie man ja vielleicht mitbekommen hatte, ist einmal Debian vor einer Zeit, die waren ja bei GNOME 2 so als Standard-Desktop, also man kann natürlich auch andere Desktops installieren, das ist halt dann der Standard-Desktop, waren die eigentlich mal eine Zeit lang immer bei GNOME 2. Und weil sie dann gesagt haben, als GNOME 3 rausgekommen ist, bleh, das wollen wir nicht, haben sie gesagt, dann nehmen wir halt XFCE. Und mittlerweile gehen Sie wieder zurück zu GNOME und zwar zu GNOME 3. Und das wollen Sie jetzt wieder als Standard-Desktop einführen. Die Gründe von damals sind zwar laut Joe Hess bei GNOME immer noch vorhanden, sie sind aber nicht mehr so extrem. Ich glaube, da werden dann so Sachen gemeint sein, wie zum Beispiel, dass nur der X-Button da ist. Es hat sich ja auch einiges getan, es wurde auch gut darauf reagiert, wie man das machen kann. Und wenn man GNOME 3 ordentlich konfiguriert, dann könnte man theoretisch kann man wirklich dieses GNOME 2-Feeling fast wieder nachbauen. Das ist zwar meiner Meinung nach nicht die Sinn der Sache, weil eigentlich GNOME 3 das Bedienungskonzept zwar einigen auch nicht gefällt, ist aber, glaube ich, der Workflow, also die Effizienz, was man dadurch erreicht, ziemlich groß ist, wenn es natürlich funktioniert und wenn man sich dran gewohnt hat. Also im Gegensatz zum Beispiel von Windows 8, da finde ich den Workflow grauenvoll. Da wollen wir nicht drüber reden, der ist Da wollen wir nicht. drüber nicht. Ja. Außerdem nicht nur dieser Punkt, sondern auch, dass GNOME eine bessere Systemd-Integration hat, was XFCE eine lange Zeit wahrscheinlich nicht haben wird. Oder ich weiß nicht, hat der XFCE eine Systemd-Integration? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, Ich kenne mich mit XFCE nicht aus. ich habe aktuell ein XFCE installiert und ich habe aktuell Systemd. Also von dem her wird es Schäm dich. funktionieren. Also es funktioniert auf alle Fälle, aber die Integration bei GNOME soll besser sein. Das kann sich aber noch ändern. Also ich glaube aber, dass die bei GNOME bleiben werden. Ich glaube eher, dass sie dann theoretisch zu Mate oder zu Cinnamon wechseln würden, anstatt wieder zu XFCE. Oder KDE. Was ich noch sagen wollte, warum sie nicht zu LXDE oder zu KDE gehen. Sie haben, also laut den Entwicklern ist es so, dass die Kommunikation zwischen denen nicht so toll sein soll oder nicht so einfach oder wie auch immer. Ich kann mir bei KDE eine Erklärung vorstellen. Die Die wäre. sind nämlich ziemlich mit OpenSUSE dicke. Weil irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, wie rum das war, aber KDE-Entwickler sind auch bei OpenSUSE beteiligt oder andersrum. Ja, die Und sind so deswegen, untereinander ein bisschen vermischt. das ist ziemlich verbunden. und Debian halt nicht. Deswegen ist da wahrscheinlich die Kommunikation ein bisschen schwieriger. Also unter OpenSUSE sieht man ja, dass das super, super funktioniert. Also KDE, finde ich, ist unter OpenSUSE das beste Erlebnis mit KDE, was man so haben kann. Ja, okay. Aber gut. Also ich war irgendwie noch nie so ein KDE-Fan, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wahrscheinlich, weil ich mich nie wirklich lange damit beschäftigt habe. Für mich ist das irgendwie immer so ein bisschen zu viel denken und zu viel einstellen. Ich will, dass das einfach funktioniert. Okay. Funktioniert bei KDE. Funktioniert bei KDE, wenn man Ja, möchte. klar. Aber Aber natürlich, man muss sich ein bisschen was umstellen, ja. und es ist natürlich extrem Geschmackssache. Also, ich finde jetzt das Design nicht so toll und ich finde auch die Icons nicht toll. Das ist nicht wirklich meins. Aber wie, solange jeder damit glücklich ist, passt. Kommen wir zu den letzten zwei News, nämlich Den zu Gamer was denn? News. Ja, zu den Gamer News. Kann ich nicht mitreden. Ich schalte mich jetzt stumm. Ja. Du schaltest dich jetzt um. Und zwar ist das neue Humble Bundle PC und Android gestartet. Und zwar das 11. Paket schon. Das typische Humble Bundle Prinzip ist da wieder pay what you want und das auch noch bestimmen, wie viel welcher Entwickler bekommt, wie viel an welche Organisation geht und wie viel davon Humble Bundle selber bekommt. Tolles Prinzip. Diesmal mit Thomas Was Alone, Bridge Constructor, Playground, Cubeman 1 und 2 und für 11 Dollar sind umgerechnet Euro, 7 Euro, 6 Euro ungefähr, kriegt ihr Surgeon Simulator und Anomaly Defenders, also wenn ihr darüber bezahlt oder halt diesen Minimalwert bezahlt, kriegt ihr das halt. Und was wieder ein Wert ist, wo Linux-Nutzer sich drüber freuen können. Linux-Nutzer bezahlen im Durchschnitt 8,40 US-Dollar, während Windows-Nutzer 5,7 und Mac-Nutzer 6,86 US-Dollar bezahlen. Also Ich das würde nicht heißt, sagen, wenn dass wir ihr uns darüber freuen könnten. Ich glaube, das würde mir würden. Ich würde eher sagen, das ist unser Verdienst, weil natürlich auch die Leute das bezahlt haben. es ist unser Verdienst und es zeigt, dass wir es mehr zu schätzen wissen. Da haben wir aber schon, ich glaube, das ist sobald da gute Spiele bei sind, ist das eigentlich immer so, dass wir da ziemlich weit über dem, was die anderen bezahlen, drüber liegen. Und das, ich finde, das ist ein Zeichen, dass wir mehr was zu schätzen wissen und auch bereit sind, Wir da haben mehr halt zu geben. weniger. Wir sind auch bereit, dafür mehr zu geben als die anderen. Ich finde es halt schön zu sehen, weil man einfach wirklich zeigen, wir nutzen nicht Linux, weil es nichts kostet. Genau, Punkt. das ist der wichtige Punkt. Ich habe da auch schon mal was gespendet und auch einen gewissen Teil auch zu der Organisation fließen lassen. Also der größte Teil ging da Ich an habe noch nichts OpenSUSE. gespendet und habe auch noch nichts gespielt. Ja, das war meine Möglichkeit, das mal da zu machen. Fand ich ganz toll. Dann kommen wir zu Counter-Strike Global Offensive. Die News, die in keiner unserer Newsquellen vorhanden ist. Hätten wir noch vorher mit Bernd oder so gesprochen, hätten wir natürlich eine Newsquelle gehabt. Wir Schelmen. Und zwar steht das noch Ganze nicht im Shop, da ist nur noch, das ist bis jetzt glaube ich nur das Windows-Icon und das Mac-Icon. Wenn ihr es aber gekauft habt, für 13,99 Euro, ist es dann in eurer Bibliothek, wo die ganzen Linux-Spiele drauf sind und könnt es dann auch installieren und auch spielen. Wir raten euch zu einem Befehl, den wir in den Shownotes haben. Ich diktiere den mal für alle, die das Ich jetzt kann auf ihn ja YouTube zeigen. schauen. Soll ich ihn Ja, zeigen? Seht ihr auch unsere zeigen. Shownotes? Hier haben wir es, dieser Befehl hier. Genau. Dieser Befehl und Ohne den zwar Bindestrich. ja ohne den Bindestrich natürlich, der ganz vorne ist. Und zwar behebt der folgende Bugs. Einmal Texturbugs, wie zum Beispiel ihr schießt gegen eine Wand und ihr habt auf einmal ein Schussloch so groß wie ihr selbst. Ihr habt keinen Sound außer Waffensounds. Euer Xbox-Controller funktioniert gar nicht. Und noch ein paar andere Sachen. Und dann habe ich noch einen extra Tipp für euch. Falls bei euch die Schatten nicht so ganz funktionieren sollten und eure Typen oder eure Kollegen in den Schatten rennen und auf einmal total schwarz sind, müsst ihr die Shaders auf ganz hoch drehen oder hoch. Genau. Das ist das, was man da jetzt zu beachten hat. Vielleicht macht das ja nochmal wer von sich selbst, dass man die Befehle nicht mehr braucht. Das will ich Und im hoffen. Das ist ja Moment, schon irgendwie eine Sauerei. ja, klar, so ein einfacher Befehl. Ich habe da mal so eine Diskussion angeregt, wo wir die ganzen Bugs gesammelt haben und dann habe ich den Befehl von Lucky bekommen. wo der mich ausgelacht hat, dass ich das noch gar nicht wusste und ich mich schämen sollte, weil ich noch nicht auf Folase geguckt habe, habe ich den da reingepostet und dann haben da erstmal so ein paar geschrieben, oh, das ist ja ein Witz, dass mit so einem Befehl dann alles behoben ist. Aber gut. Ja, Mal das schauen. Es ist ja auch noch nicht im Shop, deswegen kann man stimmt, sowas noch okay. verzeihen. Dann geht's noch. Aber wenn Sie es dann mal irgendwann im Shop haben, dann sollten solche Sachen meiner Meinung nach keine Probleme mehr sein. Nee, Bovakill, das ist richtig. Das ist noch nicht offiziell. Aber steht auch kein Beta hinter. Also, es ist noch nicht offiziell. Deswegen, Insiderwissen, was nur tuxcast.de Zuschauer wissen. Und ein paar Newsseiten, die sich damit ein bisschen näher beschäftigen. Also so gut wie Und alle. das. Nee, nicht so gut wie alle. Unsere Stimmt, Newsquellen bei uns war beschäftigen es. sich damit Deswegen nicht. zeigen wir Genau. auch die offizielle Seite, weil wir nämlich nicht diese Seiten zeigen wollen. Nee, es ist keine Beta-Bovakill. Das steht nicht dahinter. Sonst würde es dahinter stehen. Ja, okay. Naja, gut. Liegt im Auge Dann des Betrachters. würde ich sagen, das war's, oder? Gibt es noch Jo, irgendwas ich. anzumerken? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Gut, dann, wenn ihr noch Kritik zu dem Ganzen habt. Was natürlich sein kann. Oder ihr habt noch Anregungen, was wir verbessern könnten. Passen euch die Themen nicht? Oder mögt ihr uns nicht? Mögt ihr unsere Frisur nicht? Oder was auch immer? Dann schreibt uns doch eine E-Mail. Und zwar an kontakt@tuxcast.de. Oder wenn ihr die Frisur von einem von uns beiden natürlich nicht mögt, da könnt ihr natürlich auch persönlich an uns schreiben. Für mich ist das florian@tuxcast.de. Ich werde wahrscheinlich die meisten E-Mails bekommen. Oder für ihn, nämlich tore@tuxcast.de. Ihr könnt natürlich gleich auch Vorschläge schicken, welche Frisur wir uns schneiden sollen lassen. Das würde natürlich auch gehen. Ihr könnt das Ganze, wenn ihr uns ja nicht live gesehen habt, dann könnt ihr das Ganze per RSS abonnieren. Also wir haben RSS für frei und unfrei, sowohl für dann als Audio als auch Video. Also wir hoffen, wir haben damit alles abgedeckt. Wir können jetzt noch in unkomprimierte Formate das irgendwie freistellen. Aber das sehen wir ein bisschen, finden wir, dass das ein bisschen sinnlos ist. Aber was viel besser ist, schaut euch das Ganze nämlich live, dann könnt ihr nämlich ordentlich mitkommentieren. Das geht normalerweise am Samstag. Wenn sich was ändern sollte, schaut auf die Webseite, das ist tuxcast.de, da findet ihr alles, was ihr irgendwie brauchen könnt. Dann schaut euch das Ganze einfach ja am Samstag an um 19 Uhr. Oder Dann wenn ihr keine Zeit habt auf YouTube. oder Oder die per Verlinkung RSS. auf. Oder RSS oder über die Webseite. Genau. Gibt's beides. Genau. Gut, dann ciao. Tschüss.